bin der Papa Pingu und ich fahr gern Zug, ja mit dem Bummelzug, dem Pingu-Bummelzug. Und fahr ich durch die Welt, vergeht die Zeit im Flug, ja im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug. Ich trinke heißen Kaffee, ess ein Heringbrot, im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug. Und draußen fährt die Sonne unseren Himmel rot, ich fahr im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug. Ich hör die Räder rattern auf dem Schienenstrang, sie rollen ohne Pause ganze Tage lang. Ich schaue aus dem Fenster, nur noch kurze Zeit, seh ich das Pingu-Dorf, es ist nicht mehr weit. Ich bin der Papa Pingu und ich fahr gern Zug, ja mit dem Bummelzug, dem Pingu-Bummelzug. Und fahr ich durch die Welt, vergeht die Zeit im Flug, ja im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug. Der Pim und die Mama sind ja auch schon da, kommt der Bummelzug, der Pingu-Bummelzug. Sie winken und sie rufen, bin ich endlich da, mit dem Bummelzug, der Pingu-Bummelzug. Manchmal fährt die Mama mit dem Papa mit dem Bummelzug, dem Pingu-Bummelzug. Weil's in der großen Stadt die besten Fische gibt, sie fahren Bummelzug, ja mit dem Bummelzug. Hand in Hand erforschen sie die große Stadt, drücken an den Fenstern ihren Nasenplatz. Doch das Höchste ist die Fahrt mit unserem Bummelzug zurück ins Pingu-Dorf, heim ins Pingu-Dorf. Ich bin der Papa Pingu und ich fahr gern Zug, ja mit dem Bummelzug, dem Pingu-Bummelzug. Und fahr ich durch die Welt, vergeht die Zeit im Flug, ja im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug. Ich bin der Papa Pingu und ich fahr gern Zug, ja mit dem Bummelzug, dem Pingu-Bummelzug. Und fahr ich durch die Welt, vergeht die Zeit im Flug, ja im Bummelzug, im Pingu-Bummelzug.